schlagen und am Leben bleiben. Nein, ich will nicht sterben. Nein, ich will nicht sterben. Ich will unendlich lange am Leben bleiben. Nein, ich will nicht sterben. Nein, ich will nicht sterben. Ich will unendlich lange am Leben bleiben. Nein, ich will nicht sterben. Nein, ich will nicht sterben. Ich will unendlich lange am Leben bleiben. Ja. Dicker, nein, ich will was werden. Ja. Wenn ich sterbe, dann will ich verheeren. Ja. Bin zu high, ja, ich lebe mit den Sternen. Ja. Bleib allein, Dicker, keine Gefährten. Nein, nein. Nein, ich will nicht sterben, Acker statt mich zu beschweren. Ich lieb meine Stadt, doch hier ist zu viel Lärm. Viel zu viel Stress jeden Tag hin und her. Bitte erhör mein Gebet, mache so lang wie ich lebe. Denn irgendwann ist es zu spät. Ja. Ich möchte nicht, dass ihr dann trauert, ja, ja. Bleib bitte stark, ihr braucht dann Power, ja, ja. Nein, ich will nicht sterben. Ich will unendlich lange am Leben bleiben. Nein, ich will nicht sterben. Nein, ich will nicht sterben. Ich will unendlich lange am Leben bleiben. Nein, ich will nicht sterben. Nein, ich will nicht sterben. Ich will unendlich lange am Leben bleiben. Nein, ich will nicht sterben. Nein, ich will nicht sterben. Ich will unendlich lange am Leben bleiben. Am Leben bleiben. Am Leben bleiben. Ich will unendlich lange am Leben bleiben. Am Leben bleiben. Am Leben bleiben. Ich will unendlich lange am Leben bleiben. Ich will unendlich kiffen und am Leben bleiben. Ich will unendlich ziehen, damit sie auf mich zeigen. Automat spielen. Ich mach richtig, das Leben ist so schön. Geld zu wechseln ist so wichtig. Wenn du als Kind schon dein Leben lang verkifft bist, dann hilft dir auch kein Arzt, der dir sagt, dass Kiffen schlecht ist. Rauch ihn an und gib dein Bestes. Noch nie probiert, dann komm und test es. Rauch zieht an mir vorbei und ich merk, dass Leben echt ist. Nein, ich will nicht sterben. Nein, ich will nicht sterben. Ich will unendlich lange am Leben bleiben. Ich will nicht sterben, nein, ich will nicht sterben. Ich will unendlich lange am Leben bleiben. Nein, ich will nicht sterben, nein, ich will nicht sterben. Ich will unendlich lange am Leben bleiben. Nein, ich will nicht sterben, nein, ich will nicht sterben.